Da fällt mir ganz einfach ein Zitat von Khalil Gibran ein, was ich dazu ganz gerne mit euch teilen möchte. Vertrauen ist eine Oase des Herzens, die von der Karawane des Denkens nie erreicht wird. Und ich möchte damit auch schließen, denn es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem. Es war einmal ein Beduine in der Wüste. Er hatte nichts an, außer seine Klüfte. Oh Mann, over and out. Der Beduine in der Wüste mit der Tracht. Yo, yo, yo. So, die Stimmen aus der Oase, der Beduine und so weiter, die wir am Donnerstag hier an diesem schönen Ort getroffen haben, wo auch gerade eben Amélie Trelouis, Trelouis? Auf jeden Fall hat sie sehr schöne Musik gemacht. Nochmal einen kleinen Applaus für sie. Vielen Dank. Heute in dieser Sendung geht es auch um Oasen oder vielleicht ein anderes Wort, Freiräume. Der eine oder die andere findet vielleicht mittlerweile diese Forderung nach Freiräumen abgetroschen. Ich kann dem aber nur entgegnen. Es ist absolut nicht abgetroschen, weil ohne Freiräume würden wir hier nicht sitzen, würden hier keine Kunstausstellungen und keine Konzerte stattfinden. Und genau deshalb ist es wichtig, über die Strukturen zu sprechen, die es gibt für Kunst und Kultur, vor allem die Strukturen für kleinere Initiativen. Und da liegt einiges im Argen. Deshalb hat es in Mannheim und in Heidelberg dieses Jahr Demos gegeben, Kulturdemos, mit unter anderem der Förderung nach mehr Freiräumen. Und heute würden wir gerne nochmal darüber sprechen, mit euch allen zusammen, welche Probleme es da gibt, wo sich schon was bewegt und wie sich auch die Strukturen vielleicht verbessern lassen. Also nicht nur Forderungen zu stellen, sondern auch konkrete Vorschläge zu bringen, was sich tun könnte. Für Heidelberg speziell geht es auch immer noch mal darum, wie kann man eine lebendigere Szene erreichen. Es ist eine sehr junge Stadt, aber ich finde, da könnte sich noch einiges mehr bewegen. Das möchte ich besprechen unter anderem mit Sophia Leser aus Heidelberg. Hallo. Hallo. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Danke. Ja, schön, dass du da bist. Viele von euch kennen Sophia vielleicht schon, weil sie auch auflegt unter dem Namen Solefia oder zum Beispiel, weil sie in Heidelberg für die OB-Wahl kandidiert oder vielleicht aus dem Paradoxon, einen Kunst- und Kulturraum in Heidelberg, der in der Altstadt eröffnet hat dieses Jahr oder von Familie Fuchs. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, Sophia zu begegnen in der Kulturszene. Und deshalb ist sie auch eine gute Gesprächspartnerin für unser Thema heute. Und zu meiner Linken hier sitzt Simon Bittner, der ähnlich viel unterwegs ist, allerdings glaube ich eher in Mannheim, oder? Ja, nur in Mannheim eigentlich. Und unter anderem zum Beispiel bei Pier 23 mit dabei ist, bei den Kulturtragflächen, die letztes Jahr viele, viele Freiräume in Mannheim mit Konzerten und Partys bespielt haben. Und dieses Jahr war das alles nicht ganz so einfach und unter anderem hat deswegen der Simon das Kollektivnetzwerk mitgegründet. Und darüber würden wir heute auch gerne sprechen. Ich kann euch alle nur dazu auffordern, ich denke, einige von euch sind auch in der Kunst, oder ich weiß es sogar, einige von euch sind auch in der Kunst- und Kulturszene aktiv und hier, wir sind kein Podium oder sowas, ihr könnt einfach einsteigen, wenn ihr wollt, ihr könnt näher kommen oder euch auf einen dieser Stühle hier setzen und dann weiß ich Bescheid, dass ihr gerade auch gerne nochmal was dazu sagen wollen würdet. Ich habe es eben schon einmal gesagt, die Räume, das ist ein Thema, das Heidelberg und Mannheim, glaube ich, besonders verbindet und deswegen oder die Not an Räumen. Und deswegen würde ich gerne auch damit starten. Vielleicht kannst du, Sophia, ein bisschen erzählen, was dazu geführt hat, dass ihr diesen Sommer auch auf die Straße gegangen seid in Bezug auf die Räume. Klar, gerne. Also in Heidelberg haben wir ja das Problem, was sich schon seit Jahren herzieht, dass immer mehr Kulturräume geschlossen werden, immer mehr Räume, in denen man laut Musik hören kann und dazu auch tanzen kann bis später Stunde. Also Clubs sind eher kaum vorhanden in Heidelberg. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter in die unkommerzielle Szene. Also es ist immer mehr, wie erreiche ich durch Kultur wirtschaftlichen Gewinn. Und eigentlich will man ja im Kultur- und im Kreativbereich ja sich eher damit widmen, dass man einfach nur kreieren kann, ohne jetzt große Ausgaben haben zu müssen und nicht ins Minus zu kommen, aber jetzt auch nicht stark davon Gewinn zu machen. Und und auch nicht viel zahlen zu müssen. Ich meine, in Heidelberg haben wir ja das Beispiel des Karlsruher Bahnhof und die Halle 02, das sind so die zwei größten Kulturzentren, die wir so haben, oder Räume. Die Halle ist sehr kommerziell unterwegs und da zahlt man ja auch einen sehr hohen Eintritt und das kann sich halt einfach nicht jeder leisten und das ist dann auch einfach nicht fair. Und der Karlsruher Bahnhof wurde ja vor 27 Jahren damals gegründet, also genauso alt wie ich. Und seitdem hat sich, die haben sich auch in den ganzen Jahren auch sehr professionalisiert und haben auf jeden Fall Subventionen und kriegen auch Förderung und können dadurch auch Veranstaltungen machen, die nicht kommerziell sind. Aber das sind ja, es wurde vor 27 Jahren halt gegründet und seitdem gab es noch nicht wieder so ein neuer Raum, der aufgemacht wurde für neuere Szene, für jüngere Szene. Und jetzt haben wir auch einfach das Problem, dass durch die mangelnde Räumlichkeiten auch als Proberäume, Musikräume, Ateliers, die günstig zugänglich sind, fallen weg. Und deswegen gehen wir auf die Straße und fordern ein, dass wir mehr Freiräume brauchen, die, für die wir auch nicht so viel zahlen müssen. Weil gerade am Anfang, wenn wir Kunst machen, Musik machen, ist es ja sehr teuer und wir kriegen ja eher wenig Einkommen dadurch und da wäre es schön, wenn man da mehr Unterstützung bekommt. Ja, da hat schon einiges drin gesteckt, auch das Thema der Förderung, worauf ich später nochmal gerne eingehen würde. Erstmal vielleicht das Paradoxon, das ja dieses Jahr gegründet wurde, wie sieht's damit aus? Also das ist ja eigentlich ein Raum, der neu entstanden ist. Genau, vor einem Jahr tatsächlich, da war ein Raum in der unteren Straße in Heidelberg frei, 2 Jahre stand es leer und ich hatte einfach sehr Angst, dass daraus ein kommerzieller, eine Kette reinkommt oder irgendetwas, was noch mehr die Kulturszene in Heidelberg klein macht oder kaputt macht. Und dann nach langen Verhandlungen, die Miete mal runterzusetzen, haben wir entschieden, das einfach mal anzumieten, daraus einen Non-Profit-Verein zu machen für Kulturszene, in dem Leute einfach drin Ausstellungen machen können, Podiumsdiskussion, Talks, Workshops, Tanzkurse, Yogakurse. Also es gibt ja wirklich unterschiedliche Veranstaltungen, die da stattfinden und wir ziehen aber aus. Wir sind kein Jahr drin, also wir ziehen Ende November müssen wir raus, weil wir haben bis jetzt immer noch keine Lüftungsanlage in dem Raum drin und dann haben wir der Vermieterin gesagt, so hey, wenn da langsam keine Lüftungsanlage drin ist, würden wir noch gerne Mietminderung machen und dann hat sie uns direkt den Anwalt an den Hals gehetzt und das kostet dann auch wieder um die 1.000 Euro und wir sind halt ein Verein, die keine Einnahmen haben und da ist jeder Euro einfach 1 Euro zu viel und dieser Stress und es war halt voll schade, weil die untere Straße ist ja vielleicht für viele bekannt, das ist ja eine Kneipenstraße, die ziemlich laut ist. Und in dem Haus, das ist so ein klassischer Fall auch von Gentrifizierung in Heidelberg und das beeinträchtigt ja auch dann die Freiräume und es wird vermietet als Wohnungen in einer ruhigen Lage und wir sind zu laut. Ich kann da nicht viel diskutieren und reden, weil ich so, wenn jemand eine Wohnung in der unteren Straße als ruhige Lage vermietet, dann weiß ich gerade gar nicht, auf welcher Ebene wir gerade sprechen und dann ist es einfach nur stressig und wir gehen leider raus. Aber was uns dieses Projekt gezeigt hat, ist, wie stark die Nachfrage nach solchen Räumen ist und eigentlich die Stadt, jetzt in dem Fall Heidelberg, dazu verpflichtet sein sollte, solche Räume zu stellen und nicht nur auf Ehrenamtbasis. Also in Heidelberg war vorgestern die Verleihung der Ehrenamtsmedaille und so viel Ehrenamtarbeit haben wir in der Stadt, die eigentlich die Stadt stellen sollte. Und eine Medaille ist jetzt nicht die schönste Dankbarkeit von der Stadt, würde ich mal jetzt so stehen lassen. Ja. Also es sieht dann nicht ganz so gut aus für das Paradoxon, das aber dann doch ein sehr wichtiger Ort geworden ist in der Altstadt und auch so eine kleine Insel, finde ich, oder Oase auch. Was ist jetzt euer Plan? Welche Strategien habt ihr im Kopf? Also Oase passt auf jeden Fall zur unteren als das Paradoxon. unsere Strategie war jetzt, wir haben uns jetzt mit mehreren Vereinen und Kollektiven zusammengesetzt und ein Konzept geschrieben, eine Petition und zum Beispiel das alte Karlstor, das ja jetzt auch umzieht in die Südstadt und was passiert mit den Räumlichkeiten und da sind auch viele, die daran interessiert sind, da Büros reinzumachen oder die Feuerwehr und jetzt unterschiedliche BürgermeisterInnen in Heidelberg haben so verschiedene Konzepte, die jetzt nicht öffentlich sind, die ja auch die fehlende Transparenz, und ich glaube, dazu kommen wir irgendwann noch im Gespräch, in der Bürokratie, lässt es einem auch sehr schwer, da Fuß zu fassen und zu sehen, ob man aus einem Raum, ich meine, das alte Karlstor ist ein schönes Gebäude, aus dem man wirklich ein Kulturzentrum machen könnte, das auch weiterhin nicht kommerziell und für die Subkultur auch die Türen offen haben könnte. Und wir sind halt dran und nächste Woche ist ja nochmal die Kulturdemo und werden da, zum Beispiel da sind wir in Kooperation, Familie Fuchs und Paradoxon noch mit weiteren Vereinen und Kollektiven, mal zu schauen, dass das Karlstor Bahnhof auch noch im Gespräch bleibt für die Subkultur zum Beispiel. Ja, also toi, toi, toi, das würde ich total begrüßen. Es ist ja auch ruhige Wohnlage in dem Sinne, dass da nicht so viele Wohnungen drumherum sind. Also man kann da durchaus laut sein. Und das ist trotzdem zentral, was man von vielen Orten ja nicht unbedingt sagen kann, wo dann am Ende doch Partys stattfinden. Und eigentlich ist es ja gerade für so einen Ort wie Paradoxon, wo jetzt nicht nur gefeiert wird, sondern auch Ausstellungen sind und Leute einfach zusammenkommen, um zu kochen, um Workshops zu machen, um sich einfach auszutauschen, da ist doch die Zentralität nochmal viel wichtiger als für einen reinen Partyort. Also kommt alle, auch aus Mannheim, gerne nach Heidelberg nächsten Samstag am 15.10. um 17 Uhr zur Demo am Karlsplatz. Und das wird sicher auch nicht nur langweilig sein, sondern auch ein wenig Tanzen ist auch dabei. Und vor allem brauchen Initiativen wie das Paradoxon und aber auch viele andere kleine Initiativen und Kollektive eure Unterstützung. Jetzt würde ich gerne mal Simon fragen, wie sieht es in Mannheim aus? Ja, ähnlich, würde ich sagen. Also von den Grundproblematiken her, verwaltungstechnisch, ist es hier, glaube ich, sehr ähnlich wie in Heidelberg. Ich glaube, der Unterschied in Mannheim ist, hier ist die Politik offener für solche Dinge. Haben wir mit dem Projekt mit den Freiflächen gemerkt, die Politik steht da voll dahinter, die unterstützt uns bei allem. Ist halt eher so ein verwalterisches Hickhack, warum das alles immer so langsam geht oder eben nichts passiert. Wie war das denn mit den Kulturtragflächen? Ich habe letztes Jahr ganz schön viel davon mitbekommen. Da ist was los gewesen, Konzerte, Partys und so weiter. Wie ist es dieses Jahr abgelaufen? Also im Grunde haben wir letztes Jahr im Oktober, als es fertig war für 2021, die Verstetigung bei der Stadt gefordert. Das stand auch von Anfang an in der Willensbildung im Gemeinderat oben an und haben alles vorbereitet von unserer Seite aus, um eben diesen bürokratischen Prozess zu starten, der dann auch gestartet ist und dann immer wieder aufgrund von, ja, für uns nicht ganz so nachvollziehbaren Vorgängen ins Stocken geraten ist oder teilweise auch versiegt ist. Die Fachbereiche haben sich gegenseitig widersprochen oder, ja, haben uns eben Infos gegeben, die so nicht stimmen oder die einfach nicht richtig sind. Und eben dieses Thema Transparenz auch, also keiner von uns weiß genau, warum ist es denn so gelaufen, wie es gelaufen ist, weil an sich gab es keine Probleme. Aber irgendwie lief es halt doch hinaus, dass es erst im September losging, statt wie geplant im Mai. Auch erst nachdem ihr auf der Straße wart, also hat das was dazu beigetragen? Ja, auf jeden Fall. Also das war ja im Prinzip die dritte Demo in Mannheim. Die erste war im Juli 2020. Ja, und das war schon mal so ein Startschuss, weil daraufhin hat sich der runde Tisch gegründet, wo alle kulturpolitischen SprecherInnen der Parteien, die Wirtschaftsförderung, das Kulturamt, ja, weitere städtische PlayerInnen und eben Vertreterinnen der Subkultur dabei waren. Und da kam dann eben dieses ganze Freiflächenthema ins Rollen und die Stadt hat sich ja bereit erklärt, so wenn wir ein Konzept schreiben und den alles durchrechnen, dass sie das machen und haben dann auch für uns eine Förderung beim Bund beantragt, die wir bekommen haben und haben das fehlende Geld quasi aus dem Haushalt aufgestockt. Das war nach der ersten Demo quasi, nach der jetzt letzten ging es dann relativ schnell, dass wir die Genehmigung für die Flächen bekommen haben. Warum es dann plötzlich so schnell ging, weiß auch keiner. Aber ja, öffentlicher Druck ist halt Druck. Und ja, auch die Erfahrung ist einfach, das ist das Einzige, wie man die Stadt dazu bringen kann, ins Arbeiten zu kommen, weil Verwaltungstätigkeit ist halt träge und sie hatten einen klaren Auftrag vom Gemeinderat, erledigt das bitte, haben sie ja mehr oder weniger getan, aber ja, wir sind jetzt gerade eher so in der Aufklärungsphase, warum ist das denn so gelaufen, wie es ist, dass es nächstes Jahr eben nicht nochmal so läuft, weil ja, muss nicht sein. Also was ich daraus ziehe, sind einerseits ziemlich gute Entwicklungen, weil wenn die Stadt quasi für euch eine Förderung beantragt, das finde ich jetzt gerade ganz schön beeindruckend. Und andererseits auch weiß ich, dass ihr viel im Gespräch seid und gleichzeitig dann braucht es aber doch immer wieder das auf den Tisch hauen, auf den runden Tisch hauen vielleicht auch, in dem ihr gerade sitzt. Ja, wir haben vorab so ein paar Vorschläge auch eingesammelt bei unterschiedlichen Leuten, die jetzt heute nicht da sein können, wie man diesem Problem der Raumnot oder der ungenutzten Freiflächen begegnen könnte. Mein Name ist Mathis Bacht vom Haus am Wehrsteg in Heidelberg. Ich habe ein paar Erfahrungen im öffentlichen Raum gemacht durch Kunstprojekte und ich würde aus meiner Erfahrung heraus dafür plädieren, mehr mit Provisorien zu arbeiten, mit einer Art professioneller Provisorien, die vielleicht von Architekten in Gemeinschaft mit Vereinen oder anderen Initiativen gestaltet werden und die auf eine bestimmte Zeit angelegt sind und verschiedene Funktionen eben ermöglichen. Und ich würde auch, glaube ich, so rangehen, dass eine Lücke gar nicht nur was sein kann, was noch nicht gestaltet ist, sondern vielleicht auch was, was nicht genug Funktionen hat, aber aufwendig gestaltet wurde. Mein Name ist Angelika Lina Papagenakis-Önmes. Ich bin eine Bildungs- und Kulturaktivistin und aktuell Kandidatin für die OB-Wahlen in Heidelberg. Kunst- und Kulturszene braucht neue Strukturen, die sowohl den öffentlichen Raum wie auch Off- und Online-Veranstaltungsformate nutzt. Dadurch wird Kunst und Kultur weniger als passiver Zuschauersport generationsübergreifend sichtbar und erlebbar. Raumprobleme im Kunst- und Kulturbereich können zuerst durch Umnutzung von leerstehenden Räumen ermöglicht. Multifunktionale Nutzung von institutionellen Räumen wäre eine andere Möglichkeit und auf jeden Fall bei der Stadtentwicklung und Planung von neuen Quartieren in der Stadt das Recht auf Kultur zu schützen und Räume, wo die Kreativwirtschaft wachsen kann, von Anfang an berücksichtigen und planen. Und dabei auch an die Barrierefreiheit denken und entsprechend planen. Mein Name ist Melanie Holstein. Ich gehöre zum Bündnis Kulturschaffender Mannheims, bin Gründungsmitglied im Kulturtragflächen e.V. und seit knapp 10 Jahren ehrenamtlich und auch beruflich in der Kulturbranche tätig. Die Verwaltungsstrukturen in Mannheim müssen niederschwellig, transparent und fair werden. Und man sollte den BürgerInnen in Mannheim ein Recht auf Kultur im öffentlichen Raum zusprechen und entsprechende Förderungen, Freiflächen und Infrastrukturen bereitstellen. Hier also einige Vorschläge, wie man der Raumnot begegnen könnte. Was sind denn eure Ideen, konkret tätig zu werden oder an den Strukturen was zu verändern? Weil man kann ja immer Räume fordern sozusagen, was wichtig ist und auch diese Forderung laut zu bringen. Aber welche Strategien gäbe es auch, um denen zu begegnen? Also ich glaube, bei sowas ist es wichtig, eher so lösungsorientiert statt problemorientiert zu denken und der Stadt einfach zu zeigen, doch, das gibt's, diese Orte gibt's in der Stadt, die sind leer, die sind ungenutzt. Es gibt mehr als genug Menschen, die sagen, ja, gibt uns die Orte, wir machen was damit. Aber auch gleichzeitig eben dieses, es ist nicht direkt das Ultimo so, sondern es ist einfach ein ständiger Lernprozess und die Stadt einfach auch mal ja zu sensibilisieren, dass Dinge nicht immer direkt von null auf funktionieren, vor allem wenn sie nicht die finanziellen Ressourcen haben und die Stadt einfach ja dazu bewegen, dass sie einsieht oder einfach sieht, dass Leerstand am Ende niemandem etwas bringt, sondern dass man diesen Leerstand auch nutzen könnte und dafür gibt es ja europaweit mehr als genug Beispiele, die zeigen, was aus Leerstand entstehen kann. Gibt es in Mannheim zum Beispiel jetzt auch genug. Und ja, gerade in dem einen Beitrag mit dem Provisorium ist es, glaube ich, auch, ja, oft wird ein Provisorium halt doch ein bisschen länger als gedacht und gibt auch hier in Mannheim genug Sachen, die so mal angefangen haben und die halt seit Jahren laufen. Und das ist genau das Ding, glaube ich, dass man der Stadt einfach sagen muss, hey, guck mal, wir haben eine Idee, wir haben auch eine potenzielle Immobilie, die gehört euch, lasst uns mal ins Gespräch kommen. Und dann könnte alles Weitere passieren. Sind also die Zwischennutzungen tatsächlich ein guter Weg oder wie siehst du das? Ich glaube schon, vor allem für Menschen mit weniger Erfahrung einfach, die probieren wollen und die müssen vielleicht auch mal auf die Nase fallen, aber lernen daraus auf jeden Fall, weil sie Bock haben. Das ist der signifikante Unterschied zu, sag mal, geregelter Lohnarbeit. Die Leute machen das aus intrinsischer Motivation und sind auch bereit dafür, ja, sag mal, Opfer in Form von ihrer Zeit und ihrer Energie zu geben. Und glaube, das ist ein guter Weg. Und wenn die Zwischennutzung funktioniert, kann man ja das Zwischen weg und dann wird es halt einfach nur genutzt so. Ich glaube, eine gesunde Balance zwischen Zwischennutzung und auch etablierten Räumlichkeiten wäre gut. Also gerade durch das Beispiel, was Simon gemeint hat, für Menschen, die gerade anfangen und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, ist eine Zwischennutzung durchaus gut und profitabel. Aber zum Beispiel haben wir Breitenbach, wie lange waren die eine Zwischennutzung? 11 Jahre. Und an sich haben die sich wirklich so etabliert. Und es ist so schade, dass der Raum letztendlich doch 11 Jahre lang nur Zwischennutzung war. Und das wäre, nach 5 Jahren hätte man eigentlich ins Gespräch kommen können, hey, ihr macht es richtig cool, wir kümmern uns darum, dass ihr einen Raum habt oder behält oder irgendwie sich drum kümmern. Also ich meine, seitdem ich in Heidelberg bin, heißt es, ja, nächstes Jahr schließt es Breitenbach. Leider ist es jetzt diesmal wirklich so, aber es waren wirklich viele Jahre, in denen man was hätte machen können, dass aus dieser Zwischennutzung ein etablierter Raum gemacht wird. Zum Beispiel wie das Karlstor damals, das wirklich etabliert ist und heute auch groß in der Kulturszene verbreitet ist. Man kann ja auch ganz anders arbeiten, wenn man weiß, man ist jetzt für 10 Jahre da und nicht immer mit der Erwartung, dass es vielleicht im nächsten Jahr schon vorbei ist. Also wenn ich das jetzt hier sehe am Alter, das war immer Zwischennutzung und ist auch bedroht, aber gleichzeitig ist die Oase hier schon mal ein Ort, an dem es dauerhaft existieren können wird. Und das gibt eine ganz andere Planungssicherheit und einen anderen Motivation, ein bisschen mehr in die Ferne zu denken. Es gibt auch das Amt für Zwischennutzung in Heidelberg und in Mannheim, was ja schon mal total cool ist. Werden die Räume genutzt? Also gibt es genug Zwischennutzungen? Also es gibt ja auch das Raum Z, das Team Z in Heidelberg und die machen schon eine gute Arbeit. Ich will das jetzt nicht schlecht sprechen, aber bis man Raum bekommt, auch die sind auch mit ihren Kapazitäten auch an Grenzen gekommen. Und die Räumlichkeiten, da kommen wir halt wieder dazu, sind einfach viel zu teuer, auch wenn sie zur Zwischennutzung da sind. Es ist manchmal nicht bezahlbar und ein Atelier, was auch immer, also was die immer anbieten, ist es für manche einfach für den Anfang auch nicht tragbar finanziell. Und da sollte man schauen, dass man auch irgendwie in eine Kooperation reinkommt. Und dann hat Simon auch das Problem mit dem Leerstand auch angesprochen, das ist. Und dann sehen wir, okay, wir reden gerade in der Kulturszene von Freiräumen, aber das Problem ist viel größer als nur in der Kulturszene. Also da gehen wir halt direkt in diesen, aus Gebäuden und Räume wird halt Spekulation und Investoren und wirtschaftliche Interessen verfolgt und dann ist es viel profitabler, Leerstand zu haben für ein gewisses Milieu in der Stadt, statt für die ganzen Menschen schöne Räumlichkeiten zu bieten. Und da ist die Frage, wer steht dahinter und Ja, was gibt es für politische Möglichkeiten, dem zu begegnen? Simon oder auch aus dem Publikum, wenn ihr Ideen habt, gerne, weil ich denke auch, dass da was passieren muss. In einer Zeit natürlich, in der die Mieten steigen und sowieso Räume knapp sind, ist es ein super heißes Thema. Aber gleichzeitig ist Wohnraum ja auch etwas anderes als Büroraum, Veranstaltungsraum und so weiter. Ne? Das muss nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander stehen. Hast du Ideen, was es politisch bräuchte? Also ich glaube, es wäre einfach mal wichtig, dieses ganze Thema Städteplanung aktualisierter anzugehen. Also Städteplanung im Sinne der 70er macht halt keinen Sinn. Also große Shoppingzentren und so, das baut alles ab. Die EinzelhändlerInnen sind jetzt einfach hier zum Beispiel in Mannheim unzufrieden. Jetzt ist es der Verkehrsversuch, der ihnen im Weg liegt, aber sowas wird einfach unattraktiver durch Internet-Shopping und so weiter und Städteplanung halt einfach mehr dahingehend denken, dass Menschen neben Wohnen eben auch leben sollen und der öffentliche Raum genutzt werden soll für Kultur, für Sport, für Musik, für Kinder, also Räume für Kinder, Jugendliche und nicht eben alles in Büro oder Investoren oder alles in irgendwelche großen, immer die gleichen PlayerInnen und Player vergeben wird. Das wäre vielleicht mal ein Anfang und eben ganz bewusst das mitzuplanen. So, wenn man ein Viertel erschließt, ausbaut, modernisiert, wie auch immer, in Mannheim zum Beispiel Franklin, man zieht einen komplett neuen Stadtteil aus dem Nichts hoch, hat halt leider vergessen zu bedenken, dass die Leute da ja auch ein kulturelles Angebot brauchen. Das fällt ihnen halt auf, wenn das Stadtviertel fertig ist. Jo, also das sagt, glaube ich, ziemlich viel darüber, wie dieses ganze Thema angegangen wird. Und ich glaube, der Kern sitzt viel tiefer. Das ist so ein Mentalitätswechsel, der eigentlich mal stattfinden müsste. Aber ich glaube, das liegt oft auch am Durchschnittsalter der jeweiligen Politikerinnen und Politiker, die einfach eine andere Lebenswelt haben, andere Ansichten. Und ja, man da einfach mal mit der Zeit gehen müsste, auch wenn das ein ziemlich doofer Ausdruck ist, finde ich. Also langwierige Prozesse wahrscheinlich, die da angestoßen werden. Dabei wird gleichzeitig der öffentliche Raum als Wohnzimmer und Lebensraum immer wichtiger, gerade wenn die Räume, in denen wir leben, leben tendenziell kleiner werden. Jetzt ist hier Jasper noch dazu gestoßen. Du hast Ideen. Ja, Ideen beziehungsweise etwas, was ein bisschen anknüpft an was du auch gesagt hast, auch mit diesem erstmal versuchen, die Dinge positiv zu denken und zu gucken, wie man da irgendwie konstruktiv rangehen kann. Und dann natürlich, glaube ich, auch doch dieses Thema Geld einfach auch irgendwie doch an den Anfang zu stellen, weil man muss sich nichts vormachen, dass am Ende alles natürlich irgendwie Geld kostet und all die Nutzungen, die wir jetzt auch, glaube ich, hier gerade gehört haben, sind ja eben welche, die eben nicht kommerziell sind und gleichzeitig eben auch wirklich zu so einer gewissen Daseinsvorsorge eigentlich auch mit dazugehören. Das ist ja irgendwo auch letztendlich schon reflektiert in Etats von Gemeinderäten und von Kommunen in Form von teilweise ja echt hoher Kulturförderung. Aber so wie du auch zu Recht gesagt hast, müsste da einfach mal ein Geisteswandel stattfinden. Und ich bin auch seit vielen Jahren in Heidelberg im Kulturbereich tätig und merke, wie schwierig es ist, dass verstanden wird, was man unter dem Begriff Gegenwartskultur oder Alltagskultur und so weiter auch irgendwie verstehen will, dass das genauso eine Berechtigung hat, eben wie Theater, wie große Festivals und so weiter. Und ich glaube, das, was es da braucht, sind einfach Fördertöpfe, die auch nicht ganz so klein sind, aber auch jetzt nicht riesig sein müssen, die aber genau, glaube ich, solche Startpunkte sein können, um sowohl in Zwischennutzung, in Provisorien und so weiter zu denken und zu arbeiten. Weil auch das kann man, glaube ich, sehen, dass wenn Projekte mal die Chance haben, sich auch zu zeigen und irgendwie sich zu entwickeln, durchaus, weil ich meine, Kultur oder nicht kommerziell heißt ja nicht, dass da nicht auch trotzdem Geld mit erwirtschaftet wird, aber es halt eben nicht um Gewinn geht, sondern halt um Kostendeckung. Und das ist, glaube ich, an vielen Stellen auch möglich und braucht halt aber, glaube ich, eine Kulturpolitik, die auch ein bisschen mehr die Grenzen öffnet. Ich glaube, gerade so, wenn man an den Schnittstellen zwischen Kultur, Bildung, Stadtentwicklung irgendwie guckt, die Förderlandschaft ist in dem Bereich einfach sehr, sehr dünn und Projekte und Kollektive konkurrieren gegenseitig um diese knappen Mittel, anstatt dass man da irgendwie ein bisschen mehr Offenheit zeigt und irgendwie auch so diese Spartengrenzen ein bisschen einreißt. Und ja, ich glaube, in der Corona-Zeit hat man gemerkt, da war Bewegung drin, da wurde einfach viel Geld ausgegeben, auch für Kultur. Und irgendwie so ein bisschen würde ich mir wünschen, das so ein bisschen mitzunehmen und da ja, einfach mehr Fördermöglichkeiten zu schaffen. Was denkst du denn, wie können Kollektive und Initiativen darauf hinwirken? Ja, ich glaube am Ende, da wurden ja auch schon einige Stichworte genannt, ich glaube am Ende geht es nicht ohne politischen Druck also ich glaube, es gibt längst die Liste an guten Beispielen und Best Practice ist ellenlang, so das braucht es nicht und das reicht scheinbar eben auch nicht, sondern ich glaube, es ist wirklich Druck auf Politikerinnen, Druck von der Straße, aber glaube ich eben auch wirklich durch nicht lockerlassen in direkten Gesprächen mit PolitikerInnen und, glaube ich, natürlich auch schon Vertreterinnen von der Verwaltung. Also die darf man da auch, glaube ich, nicht, die sind genauso wie die PolitikerInnen eigentlich Dienerinnen des Gemeinwesens und sind nicht irgendwie nur als Verwalterin irgendwelcher öffentlichen Behörden und Einrichtungen sozusagen da. Dienerinnen des Gemeinwesens, ist auf jeden Fall sehr schön. Das gefällt mir. Habt ihr Ideen noch dazu? Nicht konkret Idee, aber ich meine, in Heidelberg wurde das jetzt so ein bisschen angehaucht durch diesen ganzen Druck. Das erste halbe Jahr dieses Jahr, 2022, haben sich ja die Jugend auch beschwert, so hey, es gibt gar kein Angebot für uns. Ab 16 Jahren ist es sehr schwer, irgendwo feiern zu gehen. Die Neckarwiese wurde uns ja mehr oder weniger auch weggenommen. Und durch diesen Druck entstand ja dieser neue Sonderfördertopf, den jetzt die Stadt Heidelberg für Feierkultur für die Jugend, also für junge Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahre alt. Und Da sind wir tatsächlich seit Juni dran, wie man dieses Geld, jetzt ist halt das Geld da, okay, das ist jetzt so umgekehrtes Problem, normal ist so, okay, wie kommen wir an das Geld und jetzt ist das Geld da und jetzt ist eher die Frage, okay, welche Projekte werden jetzt gefördert? Und da ist, wie entstellt man das Konzept, dass es so transparent wie möglich ist und alle Zugriff drauf haben auf gleicher Ebene. Und also jetzt wurden 300.000 bewilligt und das ist wahnsinnig viel Geld und es soll in einem halben Jahr ausgegeben werden. Kannst du noch mal kurz die Leute aus Mannheim mitnehmen, die haben es vielleicht nicht so mitbekommen. Das war die Geschichte um das Feierbad. Kannst du noch mal erzählen, was das ist und was für ein Topf das ist? Okay, in Heidelberg während der Pandemiezeit haben sich ja danach Jugendliche immer im Freiraum, alle Clubs hatten ja zu, generell Veranstaltungsstätten hatten zu und dann haben sie sich vermehrt an der Neckarwiese versammelt und dann Musik gehört, ein bisschen gefeiert. Und das kam zu Problemen durch Lautstärke und die Nachbarn haben sich beschwert. Und dann gab es eine Initiative von der Stadt Heidelberg und dann wurde eine neue Fläche eröffnet, so ein Open-Air-Club sozusagen, Feierbad. Das dann ab 16 Jahren durfte man da hingehen. Es war eintrittsfrei und bis 12 Uhr konnte man da feiern. Und am Anfang ist es auch richtig gut angekommen. Ich weiß noch, da habe ich letztes Jahr aufgelegt und es waren 700 Menschen drin und die Schlange war noch voll von so über 200 Menschen noch in der Schlange. Also der Andrang war nicht zu übersehen. Das Jahr drauf, also dieses Jahr wurde das dann wieder auch angeboten, im Winter wurde es angeboten, da fing es an, so dieser Andrang runterzugehen, auch die Corona-Zahlen gingen auch hoch und die Leute wollten auch gar nicht mit Maske feiern gehen und es kamen viele Faktoren, weshalb das auch einfach gescheitert ist im Winter. Dementsprechend der Ruf auch und dann war es in dieses Jahr Sommer, wo ich auch gebucht wurde, komplett leer. Also es war absolut gar nichts los und ich glaube, da hätte mehr Abwechslung gefehlt, mehr rein, aber dann wurde auch das Projekt gestoppt und gesagt, okay, wir machen das dann jetzt erstmal nicht, wir ballern jetzt nicht das ganze Geld daraus, wenn gar keiner kommt. Und dann wurde dieser Sondertopf noch bewilligt, damit Jugendliche oder generell Menschen aus der Szene oder die Angebote haben möchten, mitbestimmen können, wie diese Projekte aussehen und sagen, ich hätte voll Lust, das so eine Party auf die Beine zu stellen mit diesen Leuten und bewerben sich für dieses Projekt. Und es ist gerade noch erst in den Phase, diese Bürokratiephase, so wie entstellen wir das Konzept, damit man sich drauf bewirbt. Aber in den letzten zwei Treffen sind wir auch echt gut vorangekommen. Ich hoffe, ab nächster Woche, nach nächsten Treffen, kann man auch an die Öffentlichkeit damit raus und das Kollektive sich und Vereine und man muss auch gar nicht im Kollektiv oder im Verein sein, sondern auch eine neue Gruppierung sein, die sich dann darauf bewirbt und eigentlich spricht kaum was dagegen, wenn man sich an bestimmte Kriterien dranhält, dass ein Awareness-Team vorhanden ist, dass ein Sicherheit- und Hygienekonzept dahinter steht, dass man auf Barrieren aufmerksam macht, falls es welche. Also bestimmt gibt es Barrieren in jeder Veranstaltung, aber dass man darauf aufweist und dass auf Vielfältigkeit auch geachtet wird. Also wenn man ein Konzept einreicht, dass all diese Kriterien und natürlich, dass die Veranstaltungen ab 14, 16 Jahre sein sollen, spricht kaum was dagegen, da etwas von dem Topf zu bekommen. Und es ist, wie gesagt, auch sehr viel da. Das klingt ja ganz gut, weil das beweist auch einmal mehr, dass es sich lohnt, sowas zu machen, wie einen offenen Brief zu schreiben und dass dann durchaus auch eine Bereitschaft da ist, da kollektive Initiativen einzuladen und ins Gespräch zu kommen. Man muss es natürlich erstmal mitkriegen, was da passiert. Das ist wiederum das Thema Transparenz. Da können wir vielleicht mit Simon auch nochmal gleich ein bisschen drüber sprechen, beziehungsweise auch die Bürokratie. Wolf Kramer, der ja unter anderem beim Team Z dabei ist und den Alter mitgegründet hat, an der Oase jetzt mit einer Crew zusammen hier was Neues entwickelt, der hat auch Ideen in Bezug auf Förderung uns geschickt. Mein Name ist Wolf Kramer, ich bin Architekt bei Yalla Yalla und habe gemeinsam mit ein paar Mitstreitern vor ein paar Jahren den Verein PAU gegründet und wir betreiben in Kooperation mit der Stadt und der NWSP das Projekt Alter in Mannheim. Was braucht es für mehr Kunst- und Kulturorte? Meiner Meinung nach brauchen wir immer noch bessere Kooperationsmodelle zwischen den zivilgesellschaftlichen Akteuren und den kommunalen Akteuren. Wir brauchen neue Finanzierungsmodelle, sodass es sich nicht nur auf die Haushalte der Kommunen basiert, wie diese Orte entstehen, sondern dass wir auch noch neue Finanzierungsmodelle mitdenken müssen. Und das alles muss viel geübt werden. Und vor allem brauchen wir meiner Meinung nach Orte, die für eine Mischung sorgen, die in den Quartieren sind, die über die klassischen Kunst- und Kulturorte hinausgehen und offen sind für alle und auch neue Zugänge schaffen für alle. So neue Kooperationen wünscht sich Wulf, was er auch noch erwähnt hat, was ich gleich später noch aufgreifen wollen würde gerne, sind die Vielfältigkeit der Räume, ist die Vielfältigkeit der Räume, die geschaffen werden und der Kulturszene. Simon, was brauchen denn Kollektive in Genehmigungsprozessen? Was muss sich da ändern, damit es leichter wird? Also als Grundstein würde ich das ganze System erstmal erklären, weil ganz viele wissen gar nicht, was brauche ich denn überhaupt, um eine Veranstaltung zu machen? Wo kriege ich eine Gestattung her? Wie ist das mit Alkohol? Was brauche ich denn überhaupt, dass das legal oder rechtlich alles safe ist? Ich glaube, das wäre mal die Basis, dass es genug Infomaterial gibt, wo man einfach auf einer Homepage genau lesen kann, was es ist, weil das ist ein etwas wirres Durchgeklicke aktuell noch. Und dann einfach, Offenheit zur Hilfe. Also wenn jemand einfach Fragen hat, dass es Ansprechpersonen gibt, die sich in der Thematik auch im besten Fall natürlich auskennen und Rückfragen beantworten können. Und es ist ja alles kein Hexenwerk. Wenn man das einmal gemacht hat, dann fragt man im Normalfall auch vielleicht noch ein weiteres Mal, aber ansonsten läuft es. Und ich glaube, damit wäre es eigentlich schon komplett getan. Wie sieht es denn eigentlich mit Förderung aus in Mannheim? Ich habe im Vorfeld ja mit Leuten aus Mannheim gesprochen und mit Leuten aus Heidelberg gesprochen. Das war ganz, ganz witzig, weil die Heidelberger haben immer gesagt, ja, in Mannheim, da gibt es richtig tolle kulturelle Stadtentwicklung und es gibt strukturelle Förderung, institutionelle Förderung auch für kleine Initiativen. Und die in Mannheim haben gesagt, oh, in Heidelberg ist es viel leichter, an Geld zu kommen. Also man schielt immer so ein bisschen auf die Nachbarn und Nachbarinnen. Wie ist es denn mit der strukturellen Förderung? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also in Mannheim gibt es viel kulturelle Förderung, finanziell gesehen, das stimmt. Ist auch aber eine Frage der Verteilung. Also es gibt unfassbar viel Geld, was in sogenannte Hochkultur investiert wird, Theater. Ich meine, das Mannheim hat ein Nationaltheater, was jetzt für eine stattliche Summe saniert wird. Das Geld fließt meistens an die großen Playerinnen und Player. Als kleinere Initiative beispielsweise beim Kulturamt hier ein Projekt. Man kann ja Projekte einreichen zweimal im Jahr beim Kulturamt, aber die Erfahrung hat auch gezeigt, dass eigentlich die meisten Projekte, die dort angenommen werden, von renommierten, etablierten Playerinnen in dieser Stadt kommen und nicht von kleinen Initiativen, die die Stadt nicht kennt. Und ja, es ist möglich, durch Corona, was eben schon mal erwähnt wurde, ist es alles ein bisschen aufgeweicht. Da gab es plötzlich Geld für alle, so. Man konnte sich drauf bewerben, aber auch da wieder gemerkt, so, es gibt ganz bestimmte Richtlinien in diesen Förderungen. Wenn man die gut schreibt, geschickt schreibt und je nachdem, wer diesen Antrag schreibt, kriegt man den Zuschlag oder nicht. Und danach kann man so ein bisschen die Uhr stellen, weil haben jetzt auch angefangen, mal durch das Wissen über diese ganzen Fördertöpfe auch mal so Projekte einzureichen. Aber es ist einfach, es wird eine ganz bestimmte Art Projekt gefördert. Und alles, was nicht in diesem Rahmen ist, ist für die, meistens für die Stadt oder für das Land nicht förderfähig. Ja, da braucht es eine gewisse Eloquenz und auch ein Gespür dafür, welche Themen gerade als besonders relevant gesehen werden und wie man dann sein Projekt in die richtige Richtung vielleicht auch entsprechend biegen kann. Und diejenigen, die so jemanden im Team haben, können nur von Glück reden tatsächlich. Aber eine Sache würde ich trotzdem auf jeden Fall sagen, aus unserer Erfahrung ist, wir haben schon das Gefühl gehabt, dass es beispielsweise viel leichter ist, hier an Förderung zu kommen, als Freunde in Berlin mit ihrem Projektraum, die 10 Jahre lang wirklich super tolle Kunstausstellungen gemacht haben, zum Teil irgendwie einmal im Monat. Und es hat wirklich diese 10 Jahre gedauert, bis sie was gemacht haben. Es kann natürlich jetzt Glück sein, dass es bei uns schneller ging, dass wir beispielsweise dieses Radio finanzieren konnten. Das hat auch was wahrscheinlich mit der BSF zu tun, weil die dann auch gerne größere Summen sozusagen gibt, wenn sie Ideen toll findet. Und oft bei der Stadt gleichzeitig haben wir auch schon so Dinge erlebt, dass es diese Töpfe gibt und die kann man auch quasi übers Jahr hinweg immer wieder anschreiben sozusagen. Leute sind nett und helfen weiter, aber dann gibt es solche Probleme wie etwa, dass wir haben dann ein Projekt genehmigt bekommen und das Projekt hätte 3.000 Euro gekostet, um das zu realisieren, und wir haben aber 600 gekriegt und dann war einfach sofort klar, ja, wir können das jetzt nicht machen, ne? Da würde ich auf jeden Fall ergänzen, weil du das Beispiel auch BASF genommen hast und dem Beispiel von der Stadt. Also es ist viel leichter, von Firmen Förderung zu bekommen als von der Stadt. Auch wenn jetzt, also ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber hier in Heidelberg auf jeden Fall die Bürokratie, die dahinter steht, einen Antrag bei der Stadt zu stellen und was man alles mitbedenken muss, ist viel komplizierter als bei BASF zum Beispiel, wo wir jetzt auch beide Förderung bekommen haben, wo wir auch gar nicht mal die Rechnungen sammeln müssen oder nachweisen müssen. Oder man hat viel mehr Energie in den kreativen Bereich reinzustecken, als ich jetzt mit Papierkram, wo ich jetzt als Künstlerin nicht wirklich wahnsinnig Lust drauf habe, weil mir das ganz viel Zeit und Kraft auch wegraubt, um eigentlich in dem Projekt der Kultur reinzustecken. Und da, man kann von BASF sagen, was man möchte, glaube ich, aber hey, die fördern. Und da war es halt dann einfach eine Win-Situation für uns da jetzt dieses Jahr gewesen. Ich habe zwei kleine Stichworte noch, die ich da kurz angerufen habe. Das eine war das, was Wolf gesagt hat mit diesen Strukturen, die ein bisschen von den Kommunen ein bisschen weggehen. Da habe ich ein anderes Beispiel erlebt, was sehr, sehr erfolgreich war mit eher im Bereich der so politische Bildung, wo die Metropolregion Rhein-Neckar einfach ein unglaublich cooler Partner war, die Bundesgelder. Sozusagen, es war auch wieder so ein Corona-Fonds, aber da sozusagen auch Kompetenzen ein bisschen, die überregionaler sind, wo man auch so ein bisschen mehr rauskommt, auch aus diesem lokalpolitischen Sumpf. Das ist, glaube ich, was wir in der Kultur unbedingt brauchen, glaube ich, auch mehr fordern müssten, dass da mehr passiert. Und das andere ist ein bisschen so, Sophie, ich muss dir ein bisschen widersprechen mit diesem, das mit diesen Rechnungen und diese Bürokratie dahinter. Ich glaube, das ist, ich verstehe total, was du sagst, aber ich glaube, wenn man sich auch so die größere politische Diskussion rund um auch Kultur und wer macht Kultur und aus welcher politischen Richtung kommen die Leute, die in der Kultur arbeiten. Wir müssen, glaube ich, schon sehr viel Augenmerk auch darauf legen, dass wir das verantwortungsvoll umsetzen, dieses Geld, und irgendwie nicht anderen, insbesondere auch irgendwie rechten Gruppierungen, irgendwie so Wind in die Segeln geben, dass irgendwie der Kulturbereich so ein Bereich ist, wo so ein bisschen da kein Bock ist, irgendwie so die Sachen irgendwie so auch korrekt zu machen. Weil am Ende sind es Steuergelder irgendwie so, von denen wir natürlich irgendwie auch sagen, wir haben einen Anspruch drauf. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man irgendwie auch dann eher vielleicht Strukturen schafft, die einen dabei unterstützen oder irgendwie so, ne, dass man das irgendwie aber irgendwie nicht außer Acht lässt, dass das irgendwie sehr wichtig ist, mit genau auch einer gewissen Genauigkeit zu machen. Hat natürlich auch was mit Transparenz zu tun. Wenn man die fordert, dann ist es auch eigentlich nur gerecht, ne, wenn man selbst auch so gezwungen wird, transparent seine Arbeitsprozesse offen zu legen. Es ist halt dann auf der anderen Seite immer wieder die Flexibilität, die einem fehlt in solchen Projekten, wo sich einfach immer wieder was verändert. Ne? Und mit manchen Fördergebern ist es dann so, habe ich allerdings auch mit Sponsoren schon erlebt, dass dann nur, weil ich jetzt eine Festplatte brauchte statt ein Mikrofon, habe ich 300 Euro weniger bekommen, die ich aber ja eigentlich gebraucht habe. Ne? Also ich glaube, da geht schon auch noch einiges. In Bezug auf die Vielfältigkeit habe ich auch noch zwei Statements mit dabei, die genau vielleicht noch zum Abschluss einmal ein bisschen Input uns geben können. So, ich heiße Peter Anthony. Ich komme ursprünglich aus England. Ich bin ein Musiker und ein Musiklehrer und seit mehreren Jahren in Deutschland, meistens in Heidelberg. Ich habe das Gefühl, dass Geld ist locker gemacht für große Projekte, wie zum Beispiel Heidelberg Theater. Und wenn manchmal nicht für den Content, dass wir da reingehen sollten, besonders von jungen Leuten, neue Künstler, dann, wo es auch dann natürlich ist, gerade in die Bildung, dass nicht genug Geld für Musik ausgegeben wird. In Heidelberg ist ein gutes Beispiel. Gerade eben ist ein wunderbar neues Gebäude entstanden, wo vorher Campbell Barracks, die amerikanische Hauptquartier war, also Kulturzentrum, Karlsruher Bahnhof, ist sehr viel Geld investiert, dass es ein wunderbares Gebäude ist mit all der neuesten Technik. So, Räumlichkeit gibt es und Geld ist immer investiert. Also die Kontext ist vorhanden, wenigstens in Heidelberg. Aber die Content muss man auch fordern. Zusätzlich brauchen wir Strukturen, die ihren Blick gezielt und sozial gerecht auf die Viele richten. Vernetzung der interkulturellen Kunst- und Kulturvereine in der Stadt stärken und fördern wäre wichtig. Und zuletzt Förderungsmöglichkeiten für Kunst- und Kulturprojekte zugänglicher machen. Hier also einige Ideen, wie man für mehr Vielfältigkeit und für mehr Lebendigkeit in der Kulturszene sorgen könnte. Also einmal die interkulturelle Vernetzung und andererseits auch Möglichkeiten zu schaffen für junge Künstlerinnen und Künstler, für Kollektive, die vielleicht noch nicht so etabliert sind. Eigentlich genau das, worüber wir sprechen hier. Ein Teil davon ist natürlich erstmal zu sagen, ja, okay, wenn es Räume gibt und wenn es Förderungen gibt, dann passiert da schon was. Aber darüber hinaus auf vielleicht einer Metaebene, was gibt es da für Ideen oder wie könnte man vielleicht auch in einer Stadt wie Heidelberg, in der es teilweise so viel hochkulturelle Angebote gibt, sozusagen, ich mag diese Differenzierung überhaupt nicht zwischen Hochkultur und Subkultur, weil ich finde, da steckt irgendwie so eine Wertung drin, mit der ich mich absolut nicht identifizieren kann, aber es weiß natürlich jeder sofort, was gemeint ist. Also was bräuchte es in Heidelberg, damit sich da was tut? Naja, ich meine, wenn Kulturprojekte von der Stadt Heidelberg gefördert wird, wird ja immer auf den Punkt Innovation, es soll was Neues sein, es soll was zusätzlich sein, auch jetzt dieser Sonderfördertopf heißt, es ist zusätzliches Angebot zu dem, was ist. Ist einfach in Heidelberg, weil es kaum ein Angebot gibt, so, also kann man sehr viel kreieren zusätzlich. Aber ich glaube, das Problem ist, dass man immer wieder den gleichen Menschen diese Förderungen gibt. Und das sollte man achten. Und das ist Aufgabe der Stadt. Also es kann nicht sein, dass wir immer wieder eine Kulturdemo machen, um der Stadt zu sagen, hey, es gibt eine Vielfalt, gib denen doch mal Platz, gib denen doch auch die Förderung und die Unterstützung. Und da glaube ich, wenn wir weiter Druck machen, wie so Simon am Anfang gesagt hat, wir dürfen halt nicht aufhören mit einer Demo. Es muss halt weitergehen. Die Stadt wird hoffentlich früher oder später halt sich da auch durchsetzen und sagen, okay, ja, ihr habt recht, wir brauchen viel mehr Vielfältigkeit auch in der Kulturszene. Heidelberg Theater wird ja mit 25 Millionen im Jahr finanziert. Das ist sehr viel und sehr wenig für andere dann. Es gibt die Vielfalt, es braucht nur die Strukturen, um sie sichtbar zu machen oder um sie sichtbar werden zu lassen. Simon, hast du noch Gedanken dazu? Und ich glaube, es ist wichtig, weil man sieht ja alle Städte, also auch der Austausch mit anderen Städten, Berlin, Köln, Leipzig, also alle Städte haben dieses Problem. Und viele Menschen, also wir haben es letztes Jahr bei der einen Demo im Juni so gemacht, dass wir uns bundesweit organisiert haben, also mit Erfurt, Leipzig, Hamburg, Berlin, viele, viele, viele Kollektive, viele Gruppen und haben diese Demo zum gleichen Zeitpunkt stattfinden lassen und Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung. Ich glaube, das hilft einfach, weil Probleme, die es schon mal gab, werden so dann ausgemerzt. Vernetzung, Vernetzung zum Beispiel am 15.10. um 17 Uhr am Karlsplatz in Heidelberg. Und hiermit würde ich dann auch ganz fix die Hörenden bei Bermudafunk verabschieden, weil da wird gleich die nächste Sendung angehen. Wir hören hier noch ein bisschen Musik. Ich danke euch beiden vielmals, vielmals, Simon und Sophia. Sophia wird uns auch gleich noch mit ein bisschen Musik unterstützen hier. Ja, danke auch fürs Zuhören und bis bald, würde ich mal sagen. Hold me, I'm too slippery. do no sleeping, man, I get lonely. But you can touch me if you want to, but I got poison, just might bite you. We're lying circles on the sunlight, shine like diamonds on a dark night. Ain't no mercy in my smiling, only fangs and sweet beguiling. Don't try to find me. Skin I've been through dies behind me.